Anlässlich des 5. Todestages von Genossen Kim Jong-il gab es jüngst in Venezuela, Mexiko, Angola und Guinea Vorträge. Die Vortragenden lobpriesen den Genossen Kim Jong-il, der die von Genossen Kim Il-sung gegründete Partei der Arbeit Koreas zur stets siegreichen Partei entwickelt und mit der Songun-Politik Korea in einen starken, unbesiegbaren Staat verwandelt hatte.